Erster Gott sprach zu Mose und Aaron in Ägypten. Zweiter dieser Monat ist der erste Monat für euch. Er ist der wichtigste Monat im Jahr. Dritter sagt allen Israeliten, am 10. Tag dieses Monats soll jede Familie ein Lamm nehmen. Vierter ist eine Familie zu klein für ein Lamm? Dann soll sie es mit dem Nachbarn teilen. Sie sollen ein Lamm für alle Personen nehmen, die es essen können. Fünfter, das Lamm muss männlich und ein Jahr alt sein. Es darf keinen Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Sechster, ihr sollt das Lamm bis zum 14. Tag behalten. Am Abend sollen alle Israeliten es schlachten. Siebter, nehmt etwas Blut. Streicht es an die Türpfosten und über die Tür. Macht das an den Häusern, wo ihr das Lamm esst. Achter, esst das Fleisch in derselben Nacht. Es muss gebraten sein. Esst dazu Brot ohne Hefe und bittere Kräuter. Neunter, esst das Lamm nicht roh oder gekocht. Bratet es über Feuer. Der Kopf, die Beine und die Innereien sollen dranbleiben. Zehnter, lasst nichts vom Lamm bis zum Morgen übrig. Was übrig bleibt, sollt ihr verbrennen. Elfter, esst es so, eure Gürtel sind um den Bauch. Eure Sandalen sind an den Füßen. Ihr habt einen Stab in der Hand. Esst schnell. Das ist das Passafest für Gott. Zwölfter, in dieser Nacht gehe ich durch Ägypten. Ich töte alle Erstgeborenen. Das sind die ersten Kinder und die ersten Tiere. Ich zeige meine Macht über die Götter Ägyptens. Ich bin Gott. Dreizehnter, das Blut an euren Häusern ist ein Zeichen. Wenn ich das Blut sehe, gehe ich an euch vorbei. Euch wird nichts Schlimmes passieren. Ich werde Ägypten strafen. 14. Dieser Tag soll ein besonderer Tag für euch sein. Feiert an diesem Tag ein Fest für Gott. Eure Kinder und Kindeskinder sollen es auch feiern. Das ist ein Gesetz für immer. 15. Esst 7 Tage lang Brot ohne Hefe. Am ersten Tag nehmt alle Hefe aus euren Häusern. Wer Brot mit Hefe isst, muss Israel verlassen. 16. Am 1. und 7. Tag habt ihr ein heiliges Treffen. An diesen Tagen sollt ihr nicht arbeiten. Ihr dürft nur Essen zubereiten, das ihr braucht. 17. Haltet die Regeln für das Brot ohne Hefe. An diesem Tag habe ich euch aus Ägypten geführt. Feiert diesen Tag immer. Eure Kinder sollen es auch tun. 18. Im 1. Monat, am 14. Tag am Abend, esst Brot ohne Hefe. Esst es bis zum Abend des 21. Tages. 19. 7 Tage lang darf keine Hefe in euren Häusern sein. Wer Brot mit Hefe isst, muss Israel verlassen. Das gilt für alle, auch für Fremde. 20. Esst kein Brot mit Hefe. Überall, wo ihr wohnt, esst Brot ohne Hefe. 21. Mose rief die wichtigen Männer Israels. Er sagte, nehmt ein Schaf für eure Familien. Schlachtet es für das Passafest. 22. Nehmt einen Ysopzweig. Taucht ihn in das Blut im Becken. Streicht das Blut über die Tür und an die Türpfosten. Niemand soll sein Haus verlassen bis zum Morgen. 23. Gott wird durch Ägypten gehen. Er wird die Ägypter strafen. Wenn er das Blut an der Tür sieht, geht er vorbei. Er wird eure Häuser nicht betreten. Euch wird nichts Schlimmes passieren. 24. Haltet diese Regel. Sie ist für dich und deine Kinder. Sie gilt für immer. 25. Ihr werdet in ein Land kommen. Gott wird es euch geben. Haltet dort dieses Fest. 26. Eure Kinder werden euch fragen, was ist das für ein Fest? 27. Antwortet, das ist das Passahopfer für Gott. Er ging an den Häusern der Israeliten vorbei. Er strafte die Ägypter. Aber unsere Familien blieben sicher. Die Leute verneigten sich und fielen auf den Boden. 28. Die Israeliten taten, was Gott gesagt hatte. Sie taten alles, was Mose und Aaron befahlen. 29. Um Mitternacht tötete Gott alle Erstgeborenen in Ägypten. Das war der erste Sohn des Pharao. Es war auch der erste Sohn des Gefangenen. Und es waren die ersten Tiere. 30. Der Pharao stand in dieser Nacht auf. Seine Diener und alle Ägypter standen auf. Es gab ein großes Weinen in Ägypten. In jedem Haus war ein Toter. 31. Der Pharao rief Mose und Aaron in der Nacht. Er sagte, geht weg von meinem Volk. Geht, ihr und die Israeliten. Geht und dient Gott, wie ihr wolltet. 32. Nehmt eure Schafe und Rinder mit. Geht weg. Bittet Gott auch. Für mich um Segen. 33. Die Ägypter drängten die Israeliten. Sie sollten schnell das Land verlassen. Die Ägypter sagten, sonst sterben wir alle. 34. Die Leute nahmen ihren Teig mit. Er hatte noch keine Hefe. Sie trugen die Beckschüsseln auf den Schultern. Sie waren in Tücher gewickelt. 35. Die Israeliten taten, was Mose gesagt hatte. Sie baten die Ägypter um Silber und Gold. Sie baten auch um Kleider. 36. Gott sorgte dafür, dass die Ägypter ihnen gaben. So nahmen die Israeliten viel von den Ägyptern mit. 37. Die Israeliten zogen von Ramses nach Sukkot. Es waren etwa 600.000 Männer zu Fuß. Kinder waren nicht mitgezählt. 38. Viele andere Menschen zogen auch mit ihnen. Sie hatten viele Schafe und Rinder dabei. 39. Sie buken den Teig zu Brotfladen. Der Teig hatte keine Hefe. Sie mussten schnell aus Ägypten weg. Sie konnten kein Essen für die Reise machen. 40. Die Israeliten waren 430 Jahre in Ägypten. 41. Nach 430 Jahren zogen alle Israeliten aus Ägypten weg. Das war an diesem besonderen Tag. 42. Gott hat sie in dieser Nacht aus Ägypten geführt. Darum ist es eine besondere Nacht für Gott. Alle Israeliten sollen diese Nacht immer feiern. 43. Gott sprach zu Mose und Aaron, das ist die Regel für das Passa. Kein Fremder darf es essen. 44. Ein Sklave, den man gekauft hat, darf essen. Aber er muss beschnitten sein. 45. Ein Gast oder ein Arbeiter darf es nicht essen. 46. Ist das Lamm in einem Haus. Tragt kein Fleisch aus dem Haus. Brecht keinen Knochen vom Lamm. 47. Alle Israeliten sollen diese Regeln halten. 48. Wenn Fremde bei euch wohnen und Passa feiern wollen, alle Männer müssen beschnitten werden. Dann dürfen sie mitfeiern. Sie sind dann wie Israeliten. Ein unbeschnittener Mann darf es nicht essen. 49. Es gibt ein Gesetz für alle. Es gilt für Israeliten und für Fremde, die bei euch wohnen. 50. Alle Israeliten taten, was Gott gesagt hatte. Sie taten alles, was Mose und Aaron befahlen. 51. An diesem Tag führte Gott die Israeliten aus Ägypten. Sie zogen in Gruppen weg.